Lektion 6 A3b 1 Dürfen meine Angehörigen bei der Untersuchung dabei sein? 2 Und was ist, wenn ich Angst bekomme? 3 Ich habe gehört, es ist im MRT so laut. Kann ich das ertragen? 4 Wie eng ist denn diese Röhre? 5 Wissen Sie schon, wie lange die Untersuchung dauert? 6 Kann ich mit meinem Herzschrittmacher ins MRT?